Kapitel 8. 28. August. Vormittags. Petra von der Aue. Guten Morgen. Ist Herr Reich da? Petra klingt aufgeregt. Nein, im Moment nicht. Soll ich ihm eine Nachricht hinterlassen? Ja, sagen Sie ihm, ich habe einen Brief gefunden. Es ist wichtig. Kann ich Herrn Reich um 12 Uhr in seinem Büro treffen? Ja, das geht in Ordnung. Vielen Dank. Mit wem habe ich gesprochen? Mit Konstanze Zeigen. Auf Wiederhören. Konstanze legt den Zettel mit der Nachricht auf den Küchentisch. Leise zieht sie sich an. Sie möchte Patrick nicht wecken. Patrick wacht auf. Das Bett neben ihm ist leer. Er sieht auf die Uhr. 10:30 Uhr. Er geht in die Küche und macht sich einen starken Kaffee. Dabei sieht er den Zettel auf dem Küchentisch. Patrick geht in sein Arbeitszimmer. Er telefoniert mit seinem Freund und Ex-Kollegen Richard, der Hauptkommissar bei der Polizei ist. Hallo Richard, wie geht es dir? Danke, gut. Kann ich was für dich tun? Ja, ich brauche Informationen über 3 Personen. Erstens über Johannes Burg, zweitens über Maria Burg und drittens über Andreas Kreuz. Das ist ganz besonders wichtig. Das ist übrigens der Bruder von Frau Burg. Mach ich gerne, Patrick. Komm doch in 2 Stunden bei mir im Kommissariat vorbei. Und vergiss nicht, für die Informationen lädst du mich zum Essen ein. 12 Uhr. Patrick ist in seinem Büro. Er liest den Brief, den Petra mitgebracht hat. Ich weiß über dich Bescheid. 100.000 €. Oder ich sage es der Presse. Geldübergabe 28.08. 21 Uhr am Kinderspielplatz in der Karlsaue. Der Brief wurde mit dem Computer geschrieben. Frage: Von wem stammt der Brief? Worüber weiß die Person Bescheid? Petra sieht den Privatdetektiv ungeduldig an. Und, können Sie schon etwas sagen? Nein, geben Sie mir etwas Zeit. Ich lasse den Brief untersuchen. Ich rufe Sie zu Hause an, einverstanden? Petra nickt und verlässt das Büro. Patrick setzt sich wieder an seinen Schreibtisch. Er nimmt eine Zigarette aus der Schachtel. Rauchen hilft ihm beim Nachdenken. Er legt sie zurück. Er denkt an Konstanze. 14.30 Uhr. Patrick liest die Informationen, die er von seinem Freund Richard, dem Hauptkommissar, erhalten hat. Ein Satz findet die besondere Aufmerksamkeit von Patrick. Der Verdacht, dass der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Burg, 54 Jahre, an der Korruptionsaffäre beteiligt war, konnte nicht bestätigt werden. Merkwürdig. Patrick Reich lehnt sich zurück und verschränkt die Hände hinter seinem Nacken.